Ja. Natürlich macht sich Löwe von Löwenhausen so seine Gedanken. Und er ist der Meinung, wir sind hier nicht allein. Die Sterne der Nacht sind in Dunkelheit. Die Sterne der Nacht haben uns das Licht gebracht. Die Sterne der Nacht sind geheimnisvoll. Die Sterne der Nacht sind voller fremder Macht. Dankeschön, Hannover City!